Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und sage herzlich willkommen zur vierten Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute am 2. November. Wir haben uns leider ein bisschen verspätet und beginnen um 20.37 Uhr. Mein Name ist Vako, ich werde die Sitzung leiten. Protokoll macht der liebe Elder. Anwesend haben wir den Martin, den Sven, die Vako und die San. Sven, bevor ich mit der Tagesordnung beginne, möchtest du zwei, drei Worte sagen zu Jannis? Genau, ich kündige nur an, dass ich das direkt etwas vage halten werde und auch an diesem Standpunkt festhalten werde. Denn es war wir haben entsprechend den Rücktritt von Jannis Petersmann als unserem politischen Geschäftsführer zu verkünden. Das ging auch bereits an unsere Untergruppen entsprechend raus. Und soweit ich weiß, ist Blogbeitrag unter Vorstand. Dabei ging es um uns gegenüber geäußerten nachvollziehbaren persönlichen Gründen. Und wir können nur sagen, dass wir die Zeit mit Jannis zusammen im Vorstand sehr, sehr genossen haben. Ist ein guter Junge, sagen wir es so. Und wir jetzt auf jeden Fall weitermachen werden. Wir entsprechend die Gründe nachvollziehen können. Und im Zeitgleichen, weil natürlich die Arbeit auch weitergeht, wie auch in der Info-Mail und alles angekündigt, auf dem nächsten Landesparteitag einen politischen Geschäftsführer nachwählen werden. Ich wünsche Jannis einfach nur alles Beste auf den weiteren Wegen. Er ist ja nicht weg, zieht sich nun erstmal etwas zurück und ich finde, das sollten wir alle auch entsprechend respektieren. Okay, danke dir. Dann würde ich weitermachen mit der Tagesordnung. Wir sind jetzt nur noch 7 Vorstandsmitglieder, das heißt, wir sind heute mit 4 auch beschlussfähig und hätten dann als erstes das Protokoll aus der letzten Sitzung vom 19.10. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Dann haben wir das einstimmig angenommen und kommen zu den Berichten des Landesvorstands, den Tätigkeitsberichten und beginnen wie immer mit dem Sven. Ja, ich danke dir. Ich war in der AGÖA. Ich habe noch eine Pressemitteilung zu den Aussagen von Ria Schröder von der FDP geschrieben, die sich leider sehr, sehr verachtend als bildungspolitische Sprecherin über Studierende geäußert hat. Und sagen wir mal so, diese Frau ist eher moralisch flexibel, was angeht, denn sie äußert sich zu Studierenden oder generell zu Menschen aus entsprechend sozial ökonomisch schwierigeren Haushalten, gerade so, wie es dem Wähler vermutlich passt. Dann habe ich noch einen Blogbeitrag zum Thema Bildung und nach Forderung nach einer Bildungswende geschrieben, inhaltlich entsprechend der Zusammenarbeit, die ich auch mit Kampagnen pflege, was quasi jetzt immer lauter wird und immer weiter Unterstützung findet, dass es endlich zu einer besseren Ausfinanzierung und Diversifizierung im Bildungsbereich kommen muss. Dann habe ich noch diverse VKV-Seiten im Wiki angepasst auf Inaktivität und habe nochmal mit KVs, VKVs Kontakt aufgenommen und ich habe noch Tickets bearbeitet, beziehungsweise auch innerhalb der Tickets noch Aufgaben an die KollegInnen hier zugewiesen. Das wär's von mir. Danke dir. Wenn es Fragen gibt zu unseren Tätigkeitsberichten, machen wir das, wenn wir einmal durch sind. Und ich mache dann auch direkt weiter. Ich war in der WKU-Sitzung am 20. Oktober, in der AGÖA-Sitzung am 25. Oktober. Ich hatte eine Pressemitteilung geschrieben zu der geplanten Gesetzesänderung zu den Hass-Chat-Gruppen. Unser Justizminister hier in NRW ist der Meinung, wenn man das strafbar macht, dann sollte das ausreichen, dass sich dann auch automatisch die Gesinnung der Menschen ändert, die in Polizei, Bundeswehr oder sonstigen Chatgruppen rassistische oder homophobe oder wie auch immer geartete Hasskommentare schreiben. Dann hatte ich zusammen mit dem Sven, das hast du ganz vergessen, Sven, den Blogbeitrag und die E-Mail geschrieben zu dem Rücktritt unseres politischen Geschäftsführers. sowie dann diverse Änderungen im Wiki, auf der Website, im Vorstandsblog vorgenommen. Ich habe den Kassenprüfbericht verlinkt und veröffentlicht im Wiki und auch auf unserem Vorstandsblog. Dann habe ich die ganzen Zertifikate zu der letzten Datenschutzschulung personifiziert und an die Leute entsprechend versendet, die teilgenommen hatten. Ich hatte einen Stammtisch in Düsseldorf, habe mich um einige Tickets gekümmert, Sitzungsvorbereitung, Spam, Kleinigkeiten, Kalenderpflege. Das war's von mir. Und Isan, da bist du schon dran. Huch, okay. Auch ich war bei der AGÖA-Arbeit beteiligt, an den PMs, Blogs und so weiter. Ich war bei der WKO am 20.10., bei der AGÖA-Sitzung am 25.10. Ich habe Social Media gemacht auf 3 Kanälen, habe Tickets gemacht, endlos. Das heißt also, mich größtenteils mit Spam rumgeschlagen. War bei der BUFO-Arbeitssitzung, um zu sehen, was es auf Bundesebene gibt, was den Landesverband betrifft. Und war deswegen auch bei der BUFO-Sitzung. Das war's in Kürze. Es war eindeutig mehr, aber ihr wollt nicht so viel hören. Danke dir. Und dann wäre Martin dran. Ja, ich habe einen sachkundigen Bürger neu eingearbeitet in die Ausschussarbeit. Dann an diversen kommunalen Ausschüssen teilgenommen. Die jährliche Kalenderaktion der Fraktionen zusammen mit Helmut vorbereitet. Und einige Wiki-Seiten auf Aktualität überprüft von VKVs. Dann hatte ich hier Bürgeranfragen zu Informationsrechten, die ich beantwortet habe. Und das zum Anlass genommen, dann noch direkt unseren Flyer für Anregungen und Beschwerden nach GO NRW § 24 zu überarbeiten. Da steht nämlich drin, wie das alles so geht. Ja, und das war's erstmal. Für dir gibt es Fragen oder Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit Berichtestatistik. Mitgliederstand von heute 1382, davon stimmberechtigt 618. Barkassenbestand müssen wir mal wieder abfragen. Letzter Stand aus Ende Mai war 158,48 €. GLS-Girokonto Stand heute 9.363,32 €, Zinsertragskonto unverändert 29,99 €, dann Stadtsparkasse Düsseldorf, Girokonto 56.769,20 € und Renditekonto 186.724,01 €. Sämtliche VKV-Kontostände könnt ihr immer aktuell auf unserem Vorstandsblog nachschauen, vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Hier ist der Stand zwar aus dem Juni, aber es gab in der Zwischenzeit keine Änderungen. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Dann mache ich weiter mit den Terminen. Morgen, 3.11. WKO-Sitzung im Mumble, wieder um 19.30 Uhr. Am 7.11. hatten wir eine Einladung bekommen, NRW für Europa, Vernetzungstreffen mit den Europaabgeordneten, nee, mit dem Europaparlament zur Europawahl, um 16 Uhr in Düsseldorf. Da habe ich mich zusammen angemeldet mit dem Frank Grender. 8.11. wäre die nächste AGÖA-Sitzung im Mumble um 19 Uhr. Dann haben wir am 25. November unsere Marina in Felbert. Am 2. und 3. Dezember den Bundesparteitag in Hamburg. 31. Januar ist die absolute Deadline der Bundesgeschäftsstelle für unbestätigte Unterstützungsunterschriften zur Europawahl. Und am 1. März die Deadline für die bestätigten UUs. Noch nicht terminiert, aber voraussichtlich im April nächsten Jahres werden wir einen Landesparteitag hier in NRW haben. Und am 9. Juni haben wir die Wahlen zum Europaparlament. Gibt es Ergänzungen? Das ist nicht der Fall. Dann noch der Hinweis, Termine, die Piraten NRW betreffen, Stammtische, Infostände, Sitzungen, soweit uns bekannt, findet ihr auf unserer Webseite im Menü unter Termine. Wenn ihr eure Termine, Stammtisch, Infoständesitzungen und so weiter dort nicht findet, bitte einmal Bescheid sagen, an Vorstand@ schreiben oder mich kontaktieren, damit wir das eintragen können. Gut, kommen wir zu den Anträgen. Der Grund, warum wir uns heute ein bisschen verspätet haben, wir müssen aufgrund des Rücktritts von Janis seinen Geschäftsbereich aufteilen. Da haben wir uns gerade verständigt. Dazu machen wir einen Vorstandsbeschluss auf Änderung der Geschäftsordnung, so wie es bei uns in der Satzung vorgesehen ist. Wir haben uns, ich lese das mal kurz vor, darauf geeinigt, Vernetzung innerhalb des Landesverbandes, was die Kreisverbände und virtuellen Kreisverbände angeht. Das wird auf 1 der Sven übernehmen, auf 2 werde ich das machen. Kommunikation intern, also interne Öffentlichkeit, werde ich das auf 1 machen, Isan auf 2, Betreuung der Landesgeschäftsstelle werde ich zunächst mal übernehmen, weil ich auch den Schlüssel von Janis bekomme. Vernetzung innerhalb des Landesverbandes, Direktmandate, Ratsmandate. Da ist auf der 1 ohnehin schon der Sven und auf 2 wird es der Martin übernehmen. Öffentlichkeitsarbeit und Presse, da bin auf 1 ich, das wird die Isan dann auf 2 übernehmen. Und die Außendarstellung, da ist der Sven auf 1, werde ich dann die 2 übernehmen. Nochmal an die KollegInnen, das ist alles richtig so, wie wir es gerade besprochen haben. Ja. Jupp. Ja, hörte sich gut an. Gut, dann müssten wir das einmal durchstimmen von oben nach unten. Martin? Dafür. Sven? Dafür. Ich bin auch dafür, Isan? Dafür. Gut, damit haben wir den Antrag auf Geschäftsordnung, auf Änderung der Geschäftsordnung angenommen. Und habe noch einen weiteren Antrag, der ist von mir, und zwar, weil ich heute auch nochmal mit dem Buddy gesprochen habe, der ja bis auf Weiteres entschuldigt ist. Was wir noch nachholen müssen, ist die vom Landesvorstand gemachte Auflösung des Kreisverbandes Hagen. Ich habe das jetzt heute erst eingestellt. Liebe Kolleginnen, ihr könnt euch weigern, das heute zu beschließen. Dann müssten wir das im Umlauf machen. Ich habe es aber heute eingestellt, weil ich glaube, bezüglich des Rebe wäre es für den Wolf sehr hilfreich, diesen Beschluss zu haben, auf den man verlinken kann. Denn uns fehlen da ja noch Unterlagen. Ich lese das mal eben vor. Also Auflösung des Kreisverbandes Hagen. Der letzte Vorstand wurde 2018 gewählt. Eine Mitgliederversammlung 2020 konnte wegen Corona nicht stattfinden. Die Untergliederung ist inaktiv. Insbesondere eine Kooperation zum aktuellen Rechenschaftsbericht findet nicht statt. Auf der durch den LAFO fristgerecht und satzungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung Hagen am 30. April letzten Jahres konnte kein neuer Vorstand gewählt werden. Der KV wurde aber auch von den Mitgliedern nicht aufgelöst, also das Stimmergebnis war unentschieden. Daraufhin hat der Landesvorstand eine U-Abstimmung versendet, veranlasst und auf der Fortsetzung der Mitgliederversammlung am 17. Mai diesen Jahres wurde dann ausgezählt. Es kam aber auch nur 2 Stimmen zur Auszählung. Ja. Demnach ist die Untergliederung per Beschluss des LAFO aufzulösen mit nachfolgender Bestätigung durch die Mitgliederversammlung eines Landesparteitages. Gibt's dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann... Ja, doch, eine hätte ich. Ja. Mit den 2 Stimmen bei der Urabstimmung, mit was für einem Ergebnis dann? Bei 2 Stimmen gibt es im Prinzip kein Ergebnis. Also du brauchst ja mindestens 3 Stimmen, damit das ein gültiges Ergebnis ist. Ja, okay, aber ich habe gesehen, selbst die 2 Stimmen waren für die Auflösung. Ja, dann, okay. Ja. Okay, wenn es sonst keine Fragen gibt, dann würde ich euch bitten, das auch noch einmal abzustimmen. Martin? Dafür. Sven? Dafür. Ich bin auch dafür. Isan? Dafür. Wunderbar, ich danke euch. Damit haben wir auch diesen Antrag angenommen. Und kommen zu den Umlaufbeschlüssen. Das geht schnell. Da haben wir mit Ticket 512041 und 512065 neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. So, Entschuldigung, musste wieder scrollen. Gut, weiter in der Tagesordnung. Aktuelles aus den Kommunen. Gibt es hier etwas zu berichten? Gibt es Veranstaltungen in den Kommunen? Gerne auch aus dem Zuhörerinnenraum. Warte mal. Hallo Reinhard. Du bist im Protokollraum, aber wir hören dich. Ja, wenn du bitte langsam sprichst, weil du weißt, deine Verbindung ist sehr schlecht. Also, wir haben bald nun unsere Mitgliederversammlung am 23.11. Dann habe ich euch heute Mittag eine Mail geschrieben zum Thema Kontoauszüge und dergleichen. Ja, Reinhard, da muss ich dich jetzt direkt unterbrechen. Der Wolf ist heute nicht da. Der müsste sich um das Ticket kümmern. Mit der Mitgliederversammlung ist ja soweit alles klar. Wenn du sonst nichts weiter aus der Region hast, dann wäre es das. Dankeschön. Gut, ich sehe sonst niemanden mehr. Mache ich weiter mit Aktuelles zur Europawahl. Gibt es jetzt eigentlich nicht. Aber wir haben hier diverse Links in unserem Pad, Planungsseite Bund, Planungspad NRW. Das nächste, was ansteht, ist Kandidatenseiten auf der Webseite anlegen und der Fototermin für die Kopfplakate. Auch da sind die Pads verlinkt zu dem, was wir uns so gedacht und vorgestellt haben. Und haben wir sonst noch etwas für sonstiges Wichtiges? Was ich noch zu den Plakaten berichten kann, ist, dass ich gerade im Austausch mit Stefan Kotters bin für einen Fototermin und bisher hat er mir positive Rückmeldungen gegeben, dass wir da in nächster Zeit einen Termin finden und dann kriegen wir auch die Fotos hin. Prima. Gut. Wenn wir sonst nichts Sonstiges Wichtiges haben, dann kündige ich nochmal einen kleinen NÖ-Teil an. Würde vorab einmal fragen, der Gunther ist einer von den anwesenden ZuhörerInnen der Gunther. Okay, Gunther ist im Mumble, aber noch nicht hier. Gut, dann nächste Sitzung wäre in 14 Tagen. Überraschenderweise ist das ein Donnerstag. Das ist der 16.11. und wir beginnen wieder um 20.30 Uhr hier im NRW-Mumble. Und damit schließe ich die Sitzung heute um 20.58 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank für die Moderation. Und vielen Dank an Elda. Danke euch.